14. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Wintergebet von Ferdinand Avenarius. Du alles verklärende Winterpracht, voll Sonne, Kraft und Klarheit, dich grüß ich, wie aus der Zweifelnacht auftauchend die Seele die Wahrheit. Nun öffne Ohr und Auge weit, nun stähle all mein Denken, nicht mehr an jede Kleinlichkeit sich schwächlich zu verschenken. Dem Laube nicht der andern all, dem Laube gleich der Eichen, den Frost durchtrotzt es, um im Fall dem Frühling erst zu weichen. Bis dahin lass es hart und stark auf seinem Platze wehren und fällt's, o könnt's mit seinem Mark das, was heraufgrünt, nähren. Ende von Wintergebet.